It's good to be with you again. I am Tom Suter. Ich bin heute wieder bei euch. Ich bin Pastor Tom Suter. And Pastor Rob had asked me if I would speak while he is away. Und Pastor Rob hat mich gebeten, ob ich vielleicht auch sprechen könnte, während in Amerika ist. The title of my message today is very short and simple. Der Titel meiner Botschaft ist ganz einfach. Jesus nahm. Every time Jesus took something into his hands, he had some unusual ability to transform it and make it into something else. Jedes Mal, wenn Jesus etwas nahm in seine Hände, hat er diese einzigartige Fähigkeit gehabt, es zu verwandeln in etwas ganz anderes. He took water and it became wine. Er nahm Wasser und es wurde zu Wein. He took 5 loaves and 2 fish and fed a multitude. Er nahm 5 Laibe Brot und 7 Fische und hat die ganze Menge mit genährt. He took the hand of a little girl who had died and said, Tabitha, arise, and she arose from the dead. Er griff die Hand von dem Mädchen, was verstorben war, und sagte, Tabitha, steh auf, und sie stand auf von dem Toten. He took his finger and wrote in the dust, and all the accusers walked away. Er nahm seinen Finger, er schrieb in den Boden, und all die Ankläger verschwanden. He took a donkey and rode into Jerusalem as a king. Er nahm einen Esel und er ritt hinein nach Jerusalem als König. He took a cross and made it the way of salvation. Er nahm ein Kreuz und hat es zum Weg der Rettung gemacht. And he took a borrowed tomb and left it an empty grave. Er nahm. He took a borrowed tomb and left it an empty grave. Er nahm. Sorry, what a tomb. Grab it. I want us to read together. If you have your Bible, let's turn to the Gospel of Matthew, chapter 26. Schlagen wir hin zum Matthäus Evangelium. And I want to begin reading with verse 26. Matthew 26, 26. Matthäus, Kapitel 26, Vers 26. Today we will observe again what we call the Lord's Supper. Heute werden wir auch das Abendmahl halten. And I'm going to read a part of the event that took place that night in the upper room. Und ich will einen Teil von den Ereignissen jetzt beschreiben oder vorlesen, die da im Obergemach stattfanden am selben Abend, am Abend des Abendmahls. The scripture says, die Schrift sagt dazu, that he while they were eating, während sie aber aßen, Jesus took bread and gave thanks and broke it. Nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern. And he gave it to his disciples, saying, "Take and eat; this is my body." Er gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Then he took the cup, saying, und er nahm einen Kelch und dankte. He gave thanks and offered it to them. Und gab ihnen den und sprach, drink from it, all of you. Trinkt alle daraus. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. I tell you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, den ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Then verse 36 says this. Dann Vers 36. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut genannt Gethsemane. And he said to them, sit here while I go over there and pray. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin, um dort gebetet habe. And he took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Und er nahm den Petrus und die 2 Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Dann spricht er zu ihnen, Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Today I want us to think about the Lord's Supper. It says that heute möchte ich, dass wir gemeinsam über das Abendmahl nachdenken. I'm changing the order, for there is a reason. In the scriptures it says first Jesus took the bread. Also ich habe jetzt hier ein bisschen eine Veränderung der Reihenfolge, denn in der Schrift heißt es ja, dass er zuerst das Brot nahm. And then he took the cup. Also der Schrift nach nahm er zuerst das Brot und dann den Kelch. That is the normal way. Usually we eat and then we drink. Das ist die Art und Weise, wie wir es normalerweise tun. Erst essen wir, dann trinken wir. But today I want to take the cup first. Aber heute möchte ich einmal den Kelch zuerst nehmen. Because I'm changing it to a salvation order. Denn ich möchte es verändern und zeigen die Reihenfolge der Errettung. The cup that Jesus took that night had its roots, had its tradition in the Passover. Der Kelch hatte seine Tradition in dem Passjahrfest. And if you'll remember in the book of Exodus, it tells us that the evening of the Passover, they were to kill a lamb and they were to take the blood of that lamb and put it on the doorpost. Und wenn ihr euch daran erinnert, an dem Abend des Passjahrs, also in Ägypten, da sollten sie ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes nehmen und sie an die Türpfosten des Hauses streichen. And God said, when I see the blood, und Gott hat ihnen gesagt, I will pass over you. Wenn ich das Blut sehe, dann werde ich bei euch vorüberziehen. It meant that his judgment would pass over those people. Es würde bedeuten, dass das Gericht an diesen Leuten vorbeiziehen würde. Because that night the angel of death came across Egypt. Denn es war ja so, dass der Engel des Todes durch Ägypten geschickt wurde. And all who were not safe under the blood, und alle, die sich da nicht gerettet haben unter dem Blut, the firstborn of every family and every animal died. Es würde geschehen, dass der Erstgeborene von jeder Familie, aber auch von jedem Vieh sterben würde. But those who had faith and who believed God and who put the blood on the door were saved. Aber die, die Glauben hatten und die somit dann das Blut an den Türpfosten anwendeten, die wurden gerettet. Jesus is having a Passover meal with his disciples. Jetzt hat Jesus dieses Passjahrmahl mit seinen Jüngern. And they know exactly what Jesus is talking about when he says, this is the cup of the new covenant. Und sie wissen somit ganz genau, was Jesus da sagt und was er meint, wenn er diesen Kelch in die Hand nimmt und sagt, dies ist der Kelch, das Blut des neuen Bundes. This is my blood which is shed for you. Es ist mein Blut, was für euch vergossen wird. Even though Jesus' blood had not yet been shed, obwohl das Blut Jesu in diesem Sinne noch nicht vergossen war, he is telling his disciples that in the near future, so sagt er doch seinen Jüngern, dass in der nahen Zukunft, when he hangs on the cross and they thrust a spear into his side, wenn er da am Kreuz hängen würde und der Speer seine Seite durchbohren würde, and the blood comes forth, und das Blut da heraus rinnen würde, that is an illustration, dass dies ein Bild dafür ist, of how he is giving his life, dass er sein Leben geben würde, so that they might have life, auf dass sie das Leben empfangen könnten. So we take the cup first because without the shedding of blood, wir nehmen im Sinne, den Kelch zuerst mit dem Blut, there is no forgiveness of sin. Ohne Vergießen von Blut ist keine Vergebung der Sünden. So Jesus took the cup and he blessed it and he passed it among his disciples and he said, drink of this. So nahm Jesus den Kelch, er segnete ihn, er reichte ihn rum unter seinen Jüngern. The cup did not contain his blood. Der Kelch enthielt nicht sein Blut. The cup had wine in it. Es war Wein darin. It looked like blood. Aber es schaute aus wie Blut. But it was something that the disciples drank perhaps every day. Aber es war ja etwas, was die Jünger vielleicht jeden Tag tranken. So this was not something that Jesus was establishing for us to do in a special way, even though we'll do that today. Also es war nicht so, dass es so besonders gewesen wäre, obwohl es in einer Weise doch etwas Besonderes war an diesem Abend. You must remember that wine and bread were the two most common foods of that day. Also auf der einen Seite müssen wir uns daran erinnern, dass Wein und Brot eben die ganz allgemeine Speise war zur damaligen Zeit. And when Jesus said, when you drink the cup and you eat the bread, remember me. Und wenn jetzt Jesus damit sagte, wenn ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, dann erinnert euch an mich. He was not saying, remember me once a month when you do it in church. Hat er nicht gemeint, naja, erinnert euch da an mich, wenn das vielleicht so einmal im Monat in der Gemeinde tut. This was something they did every day. Das war etwas, was sie jeden Tag vollziehen konnten. And every day when they would take the cup and eat the bread. Und jeden Tag, wenn sie dann eben den Kelch erheben würden und das Brot essen würden. They would remember. Dann würden sie sich daran erinnern. And Jesus has given this symbol to us so that when we eat and drink, we will never forget. Und Jesus hat uns dieses Symbol gegeben, auf das, wenn wir dann essen und wenn wir trinken, wir es nicht vergessen würden. Of his great love and the sacrifice of his life for us. Dass wir es nicht vergessen würden, seine große Liebe und das Opfer seines Lebens, was er für uns hingegeben hat. Jesus took the bread. Jesus nahm das Brot. And he blessed it. Und er segnete es. And he gave it to his disciples to eat. Und er gab es seinen Jüngern, auf dass sie es essen mögen. But again, the bread was a symbol of the Passover. It was a part of the Passover meal. Und wiederum, das Brot war auch ein Symbol aus dem Passiamahl. In the Passover meal, they were to eat the Passover meal in quickly, and they were to eat all of it. Beim Passamahl war es so, dass sie dieses Mahl schnell einnehmen sollten und dass sie es komplett einnehmen sollten. And so the bread is a symbol of strength and energy. Das Brot ist ein Bild für Stärke und Energie. We must have bread. We must have our daily bread. That was certainly the most basic food of the disciples. Wir brauchen Brot. Wir brauchen täglich unser Brot. Und das war praktisch die Grundnahrung für die Jünger. So Jesus is taking something that is very ordinary. Also Jesus nimmt etwas, was also für sie ganz normal und alltäglich war. Something that they would have every day. Etwas, was sie ja jeden Tag sehen würden. And in his hands it became something special. Aber in seinen Händen wurde es zu etwas Besonderem. He said, "This represents my body, which is broken for you." Er zeigt es ihnen und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. What Jesus was saying in the context of the Passover meal. Was Jesus damit sagte, in dem Zusammenhang des Passahmahls, is that my blood was shed for your sins. Er sagte, mein Blut, das wird vergossen werden für eure Sünden. But like the bread, my life is given to you for nourishment. Aber wie es mit dem Brot ist, wird auch mein Leben euch gegeben werden, dass ihr dadurch Nahrung und Stärke erfahrt. Because in the Passover, they ate the meal, and the meal was to give them strength for the journey. Denn beim Passahmahl, damals in Ägypten, sollten sie das Brot essen und es sollte ihnen Kraft geben für die bevorstehende Reise. We're not just celebrating today the event of Jesus dying on the cross. Es ist nicht so, dass wir allein heutzutage nur das Ereignis von Jesus am Kreuz oder dem Tod Jesu am Kreuz feiern würden. The cup does represent that. Ja, der Kelch, er repräsentiert das. But we are also celebrating today that he is the bread of life. He is the one who sustains us day by day. Wir feiern auch, dass er das Brot des Lebens ist und damit derjenige ist, der uns Tag für Tag erhält dadurch. Without him we would starve. Ohne ihn würden wir verhungern. He is what we need to sustain our life. Er ist das, was wir brauchen, damit unser Leben erhalten bleibt. And so many people do not understand that Jesus is the bread that we need every day. Und so viele Leute verstehen das nicht, dass Jesus das Brot ist, was wir als tägliche Nahrung brauchen. But that night something else took place. Und dann diesem Abend geschah aber noch etwas. Matthew doesn't tell us. Matthäus erzählt uns das nicht. But John tells us something happened at the Lord's Supper that night. Aber Johannes erzählt uns, dass etwas auch an diesem Abend geschah. Says Jesus took a towel. Da heißt es, Jesus nahm. Er nahm wieder. Er nahm ein Handtuch. Why did he take a towel? Warum nahm er sich ein Handtuch? Well, it was customary in those days when you were to go into someone's home that the servant at the door would wash your feet. Also es war der Brauch damals, dass wenn man irgendwo in ein Heim eintreten würde, dass der Hausknecht dann die Füße waschen würde. But there were no servants there. Aber da waren keine Hausknechte. It was a holiday. Vielleicht waren gerade Ferien. And so Jesus and his disciples arrive at this designated place. Also Jesus und seine Jünger, sie kommen an diesem Ort. Now Luke tells us something else that Matthew and John do not tell us. Lukas erzählt uns da etwas, was Matthäus und Johannes uns nicht zeigen. Luke tells us that that evening a dispute, an argument arose among the disciples over which one was the greatest. Lukas zeigt uns, dass an diesem Abend sich ein Streit entzündete, wer denn wohl der Größte unter ihnen sei. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? That among Jesus' disciples there's an argument over which one of them is the greatest. Und den Jüngern Jesu, da war ein Streit, wer von ihnen doch der Größte sei. Perhaps on the way to the upper room, they're already having an argument over which one is going to sit close to Jesus. Vielleicht auf dem Weg direkt rauf in das Obergemach haben sie schon den Streit, wer denn neben Jesus sitzen würde. I have been a pastor for soon. I really hate to tell you how long, because then that tells you how old I am. Also ich bin schon länger ein Pastor, und ich hasse es euch jetzt zu sagen, wie lange. But wisst ihr, wie alt ich bin? I have been a pastor almost 40 years. Also ich bin schon ein Pastor seit fast 40 Jahren. I started when I was 5. Also ich habe begonnen, als ich 5 war. No, not. My grandfather was a pastor. Mein Großvater war auch ein Pastor. My father was a pastor. Mein Vater war ein Pastor. My father's two brothers were pastors. Die Geschwister meines Vaters waren Pastoren. Our son is a pastor. Unser Sohn ist ein Pastor. Our daughter's husband is a pastor. Die Ehemänner von unseren Kindern sind Pastoren. I have been around pastors all of my life. Also mein ganzes Leben habe ich da irgendwo mit Pastoren. I have been around Christians all of my life. Mein ganzes Leben bin ich da irgendwo mit Christen umgeben gewesen. And every time pastors get together, they talk about their churches. Und jedes Mal, wenn Pastoren da zusammenkommen, dann reden die über ihre Gemeinden. And for some strange reason, we still have the problem the disciples had. Und aus irgendeinem seltsamen Grund haben wir immer noch dieses gleiche Problem, was damals die Jünger hatten. We still have not learned the lesson of the towel. Also wir haben immer noch nicht diese Lektion von dem Tuch gelernt. We like to take important places. Wir nehmen da gerne wichtige Plätze ein. We want to be first in line. Wir wollen die Ersten da in der Schlange sein. I've thought about writing a book. Ich habe mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. And the title of the book would be this. Und der Titel dieses Buches wäre All the things I have learned at church dinners. All die Dinge, die ich bei Gemeindeessen lernen konnte. You can learn a lot of things at a church dinner. Bei einem Gemeindeabendessen kann man eine ganze Menge Dinge lernen. You can discover those who know the lesson of the towel. Man kann die dabei entdecken, die diese Lektion vom Tuch gelernt haben. And those who have to always be first. Aber auch die Lektion derer, die immer die Ersten sein müssen. I've observed this for many years. Und ich habe das schon beobachten können seit vielen Jahren. And it's still a problem in the church. Und es ist nach wie vor ein Problem in der Gemeinde. Jesus listened to his disciples as they were walking to the upper room. He heard their conversation. Und Jesus musste sich die Gespräche seiner Jünger anhören, wie sie da hinaufkamen und im Gespräch vertieft waren. And when they got to the upper room, they all entered and no one washed their feet. Und als dann hineinkamen in den Raum, sind sie alle rein und niemand wusch die Hände, die Füße. No one offered to wash each other's feet. Und niemand hat sich da bereitgestellt, des anderen Füße zu waschen. They're too busy talking about who's the greatest. Sie sind dazu beschäftigt damit, darüber zu reden, wer vielleicht der Größte sei. And so while they're talking about greatness, und während sie da über diese Größe sprechen, Jesus demonstrated greatness. Hat ihnen Jesus wahre Größe erwiesen. It says that he took off his outer robe. Es heißt, dass er sein Obergewand ablegte. In those days, your outer robe was the dress that gave some distinction as to who you were. Also in der damaligen Zeit war es so, dass dein Obergewand eben auch anzeigte, welche Position du bekleidetest. The undergarments of everyone were the same. Das Untergewand bei jedem war immer das gleiche. It was a simple homespun material. Es war ein ganz einfaches Material, was vielleicht zu Hause gesponnen war. We might could say that Jesus laid aside his royal robe. Man könnte damit sagen, dass Jesus damit sein Königsgewand abgelegt hat. Because he was the King of Kings. Denn er war ja König der Könige. And he stands before them as a servant. Und der steht dann nun vor ihnen. Als Diener. And he takes a towel. Und er nimmt dieses Handtuch. And he begins to wash their feet with the water. Und er fängt an, ihnen die Füße zu waschen mit dem Wasser. And to dry their feet with the towel. Und dann trocknet er ihre Füße mit diesem Tuch. And he got very quiet in the room. Und es wurde sehr still in dem Raum. No more arguments. Keine Streitgespräche mehr. They were ashamed. Sie waren beschämt. And embarrassed. Und sie waren ertappt. Jesus is showing them what it really means to be a Christian. Und Jesus zeigte ihnen vor, was es wirklich bedeutet, ein Christ zu sein. He has a towel for you. Er hat auch so ein Tuch für dich. We must learn how to serve one another. Wir müssen lernen, wie wir einander dienen. We should come into the fellowship of believers with this attitude. Wir sollten mit dieser Einstellung in die Gemeinschaft der Gläubigen kommen. You may be able to speak better than I. Das mag sein, dass du vielleicht besser reden magst als jemand anders. You may be able to give more money than I. Du magst vielleicht auch in der Lage sein, mehr Geld zu geben. You may have greater influence than I do. Vielleicht hast du auch größeren Einfluss als ich. You may serve in a high position. Than I do. Dienst du in einer höheren Stellung als ich. But our attitude should be this. Und doch sollte unsere Einstellung die sein. You cannot outserve me. Du kannst mich nicht übertreffen im Dienen. What if the church had that attitude? Was wäre, wenn die Gemeinde genau diese Einstellung hätte? When we come together, we serve one another. Wenn wir zusammenkommen, dann dienen wir einander. That means we put others first and we put ourselves last. Das bedeutet, dass wir andere an die erste Stelle setzen und uns an die letzte. A servant has no rights. Ein Knecht oder ein Sklave hat keine Rechte selbst. A servant just does what the Lord says do. Ein Knecht tut das, was der Herr ihm sagt. And that's all any of us are. Und wir sind doch alle Knechte, oder nicht? He has a towel for you. Er hat dieses Handtuch für dich. But We see here in Matthew 26, wir können hier in Matthäus 26 sehen, that after the supper was over, dass nachdem, and after Jesus had washed their feet, das Abendmahl vorbei war und er ihnen die Füße gewaschen hatte, he took his disciples, da nahm er seine Jünger, out into the garden, und er nahm sie mit. Now, I've just written the name of Peter on this little piece of paper because I couldn't write all the disciples on there. Habe ich jetzt stellvertretend den Namen Petrus auf dieses Papier geschrieben, weil ich nicht alle Namen draufschreiben konnte. But when they got to the Mount of Olives, Jesus took three disciples farther with him. Aber als dann zum Ölberg kam, dann wählte sich Jesus drei von ihnen aus, um sie noch weiter mit sich zu führen. He took Peter, den Namen Petrus, James and John. Jakobus und Johannes. They're known as the inner circle of Jesus' friends. Sie waren der ganz enge Kreis seiner Freunde. He confided in them. He told them everything. Er hat sie ins engste Vertrauen gezogen. Er hat alles gesagt. Remember, it was Peter, James and John that Jesus took on the Mount of Transfiguration with him. Erinnert euch daran, es waren ja auch Petrus, Jakobus und Johannes, die Jesus mitnahmen auf den Berg der Verklärung. Jesus is about to face the most crucial point of his life. Jesus ist gerade dabei, den entscheidendsten und den kritischen Punkt seines Lebens gegenüberzutreten. And he said, Peter, James and John, I want you to go with me. I want to include you in my life. Und er sagt damit, Petrus, Jakobus und Johannes, geht mit mir. Ich möchte, dass ihr wirklich in mein Leben auch eingeschlossen seid. So he takes them into a place called Gethsemane. Also nimmt er sie mit. Einen Ort namens Gethsemane. Gethsemane in the Hebrew means the place of crushing. Gethsemane bedeutet im Hebräischen der Ort, an dem man völlig niedergeschlagen und zerstört wird. It was called the Mount of Olives. It was an olive grove, and it was there they would take the olives and crush them. In Gethsemane was the crushing press to make the olive oil. Es war ja auf dem Ölberg, wo dieser Platz befand, und es war genau die Stelle, wo man die Oliven nahm und sie dann einfach völlig zerdrückte, um das Öl herauszupressen. Jesus is saying to Peter, James and John, I want to include you in the most intimate part of my life. Jesus sagt zu Petrus, Jakobus und Johannes, ich möchte euch einschließen in den persönlichsten Teil meines Lebens. So he tells them to you stay here and watch and pray while I go there to pray. Und er sagt zu ihnen, komm, bleib hier und schau zu, wie ich rübergehe und hinübergehe und bete. In the language of the New Testament, in the original language, it says Jesus went a very short distance. In der ursprünglichen Sprache des Neuen Testaments heißt es einfach, dass er sich nur eine ganz kleine Distanz von ihnen entfernte. He would have been no farther from them than I am from the back of the room there. Er würde vielleicht nicht weiter sein, als ich jetzt hier von der Wand entfernt bin. And he falls on his face and he begins to pray. Und so fällt er auf sein Angesicht und er beginnt zu beten. And he says, Father, if it's possible, let this cup pass from me. Und er sagt, Vater, wenn dies möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. This cup of suffering. Diesen Kelch des Leidens. This cup which will contain my blood. Dieser Kelch, der mein Blut enthalten wird. This cup which is for the redemption of the world. Dieser Kelch, der zur Erlösung der Welt dienen wird. If it's possible. Wenn dies möglich ist. Let it pass. I don't want to take this cup. Lass es an mir vorüberziehen. Ich möchte diesen Kelch nicht einnehmen. But not my will. Aber nicht mein Wille. Your will be done. Sondern dein Wille geschehe. Jesus came back and he found the disciples doing what? Und Jesus kam zurück und er fand seine Jünger vor. What were they doing? Was war da? It's okay, you can tell me. They were asleep. Yeah. He said, watch and pray. And when he came back, they were asleep. Sie schliefen, und doch hat er ihnen doch gesagt, wacht. He woke them up and he said, er weckte sie auf und sagte ihnen, pray. Bitte, bete. I'm going to pray again. He did this three times. Ich werde wieder hingehen und beten, wacht. And when he returned, they were asleep. Und als er wiederkehrte, sie waren wieder eingeschlafen. But we can turn the story around. Aber wir können diese Geschichte umdrehen. Because Jesus has promised that he will go with us in every part of our life and he will never go to sleep. Jesus hat uns versprochen, dass er mit uns ziehen würde in jedem Bereich unseres Lebens. He's always awake. Er hat uns verheißen, dass er nicht schlafen würde. He wants to take you. Und jetzt, er möchte dich nehmen. And wherever you are in the crushing times of life. Und wo auch immer du steckst, praktisch in diesem Prozess, wo du zerdrückst und zerschlagen wirst im Leben. He said, I am there. Sagte, ich bin dort. I will be with you. Ich werde bei dir sein. I will never forsake you. Ich werde dich nicht verlassen. I will never go to sleep. Ich werde nicht schlafen. If you look at the life of Jesus in the New Testament, wenn du das Leben Jesu anschaust im Neuen Testament, he's always inviting us into his life. Er lädt uns immer ein, an seinem Leben Anteil zu nehmen. But the way Jesus lived his life and how he obeyed the Father does not quite fit our lifestyle today. Aber die Art und Weise, wie Jesus sein Leben lebte und wie er dem Vater gehorchte, irgendwie passt nicht ganz zusammen mit unserem Lebensstil heutzutage. We want every day to get better and better. Wir wollen jeden Tag besser und besser werden. We want to have more and more. Wir wollen mehr und mehr haben. But Jesus said, if you follow me, I don't even have a place to lay my head. Aber Jesus sagte, wenn ihr mir nachfolgt, and if you follow, einen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen könnte. If you follow me, you'll have to take up your cross daily and follow me. Und er sagte, wenn ihr mir nachfolgt, ihr müsst euer Kreuz jeden Tag auf euch nehmen, wenn ihr mir nachfolgt. But I will be with you. Aber ich werde bei euch sein. I have been through some very difficult times in my life. Ich bin auch durch sehr schwierige Zeiten in meinem Leben hindurchgegangen. I've been through some financial difficulties. Durch finanzielle Schwierigkeiten. I've been through health problems. Gesundheitsproblemen. I've had all kinds of struggles with people. Ich hatte alle Arten von Schwierigkeiten mit anderen Menschen. But Jesus has always been with me. Aber Jesus war immer bei mir. And he is with you. Und er ist auch bei euch. And he wants us to learn something today again. Und er möchte, dass wir etwas lernen. This is not just an event that we come and take the cup and the bread and we go back to our seat and then we go home. Es ist nicht so, dass wir hier einfach herkommen, okay, ist Abendmahl, wir nehmen das Brot und das Wein, den Wein und dann gehen wir halt wieder. Yes, he wants you to remember the cup. Nein, er möchte, dass wir uns an den Kelch erinnern, an seinen Kelch. And he wants you to remember the bread. Er möchte, dass wir uns an dieses Brot erinnern. But he wants you to remember the towel. Und er möchte auch, dass wir uns an das Tuch erinnern. And he wants you to remember that there may be a Gethsemane for you. Und er möchte, dass wir uns auch daran erinnern, dass es da vielleicht auch für uns ein Gethsemane gibt. But he is with you. Aber auch, dass er bei uns ist dabei. Let's pray together. Lass uns beten. While your heads are bowed, I'm going to say just a word to you before I pray. Maybe today, for the first time, you realize that you need Jesus Christ in your life. Vielleicht bist du hier und hast zum ersten Mal in deinem Leben realisiert und erkannt, dass du Jesus in deinem Leben brauchst. You realize that he shed his blood for you. Und du hast erkannt, dass er sein Blut für dich persönlich vergossen hat. Maybe you don't understand that, like it's a mystery. Vielleicht verstehst du das nicht so, es ist ein bisschen ein Geheimnis für dich. But Jesus gave his life so that you can have life. Aber dahinter steckt doch, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, auf das du Leben haben kannst. But he cannot take your life unless you allow him to. Aber er kann sich dein Leben nicht nehmen, es sei denn, dass du es zulässt. You have to give him your life. Du musst ihm einfach dein Leben hinlegen dazu. That's the difference between us and bread and wine and a towel. Und das ist der Unterschied zwischen uns, dem Wein, dem Brot und dem Handtuch. We have a will. Wir haben einen Willen. And we can say yes and we can say no. Wir können dazu ja und auch nein sagen. So the Lord of all history is walking in and among us now by his Spirit. Der Herr aller Geschichte, er wandelt unter uns. And he is saying, let me take your life. Und er sagt einfach, lass mich dein Leben ergreifen. Let me take the mess of your life. Lass mich das nehmen, das Durcheinander deines Lebens. And make something good out of it. Und etwas Großartiges daraus machen. Father, I want to ask you now, in the name of your Son, Jesus Christ. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. For those who are hungry for the bread of life. Für die, die hungrig sind nach dem Brot des Lebens. For those who are ready to take the towel. Für die, die bereit sind, das Tuch zu ergreifen. For those who are willing to go into Gethsemane. Für die, die bereit sind, diesen Ort zu gehen, Gethsemane. That they will see that there is only one way. Dass sie da sehen werden, dass es da nur einen Weg gibt. And that's your way. Und dass dieser Weg dein Weg ist. You are the way, the truth, and the life. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. No one else can come to the Father except through you. Niemand kann zum Vater kommen, es sei denn durch dich. And we know that is true. Und wir wissen, dass das wahr ist. Now I ask you, Father, to help those today who are struggling with their life. Vater, ich bitte dich, dass du denen helfen mögst, die mit ihrem Leben sich abmühen und kämpfen. To say very honestly and from the very depths of their spirit. Dass sie sehr ehrlich und aus der Tiefe ihres Geistes einfach sagen. Jesus, take my life. Jesus, nimm du mein Leben. And make it something wonderful. Und mach daraus etwas Wunderbares. Amen. Amen.